Telekom, Doppelfernsprechkabine, Reuterplatz, Ecke Weserstraße an Radio Aporé. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört eine Bank, die hier um einen Kastanienbaum drapiert ist, auf dem ein auseinandergeflattertes auf der sich ein auseinandergeflattertes Exemplar der Zeitschrift Verdi befindet, der Mitglied der Zeitschrift der Gewerkschaft Verdi. Ansonsten hier außer einigen Kindern, die an den Händen ihrer Eltern zur Kindertagesstätte gebracht werden und verstärkt von den Bäumen herunterfallendes Laub, keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.